Gelenken. Seit Jahren hat sie sie nicht gewaschen. Schimmel wächst aus ihren Taschen. Bringt Wasser, bringt Seife, wascht sie denn die Stinke mich Scheife. Bringt Wasser, bringt Seife, wascht sie denn die Stinke mich Scheife. Genossen erkennen die am Geruch. Im Bus und Bahn fahren die allein. Keiner kann lang in ihr.